Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 224 an Schiller. Sie erhalten hierbei auch die Rechnung mit der Abschrift der einzelnen Quittungen, und so wäre auch das berichtigt. Die 95 Reichstaler, 9 Groschen Überschuss, wünschte ich für Rechnung Herrn Cottas inne zu behalten, indem er uns doch zu unserer italienischen Expedition zwischen Zahlungen auf das Honorar der Horen versprochen hat. Wegen der hier gebundenen Exemplarien liegt eine Berechnung bei. Können Sie mir beiliegenden, nur halb gedruckten Bogen gegen einen vollkommenen auswechseln, so wird noch eins gebunden und wir sind vollkommen richtig. Ich schicke Ihnen das erste holländische zurück und eins von meinem Vellon, dagegen ich mir 2 geringe genommen habe. Ebenso folgt auch eine Lage, die zu viel war. Auch hat man mir noch Abdrücke der Decke geschickt, die sich, ich weiß nicht wo, versteckt hatten. Ich hoffe, Sie sollen nun genug haben. Auf alle Fälle lässt sich dieser Mangel am leichtesten ersetzen. Ich werde die Platte zu mir nehmen. Weiter wüsste ich nun nichts und wünsche diesem Werke gut zu fahren. Im Ganzen finde ich nur einerlei Wirkung. Jedermann findet sich vom Phänomen frappiert und jedermann nimmt sich zusammen, um mit anscheinender Liberalität und mehr oder weniger erzwungenem Behagen darüber zu sprechen. Und geben Sie einmal Acht, ob das nicht meist der Fall sein wird. Für die sonderbare Nachricht, dass der Prophet in Jena sei, danke ich aufs Beste. Ich werde mich seiner zu enthalten suchen und bin sehr neugierig auf das, was Sie von ihm sagen werden. Blumenbach war auch bei mir. Er hatte einen sehr interessanten Mumienkopf bei sich. Wenn die Konferenz zwischen dem Propheten und Paulus zustande kommt, so zieht der Letzte wahrscheinlich den Kürzern und muss sich noch bedanken, dass er beleidigt worden ist. Es kostet dem Propheten nichts, sich bis zur niederträchtigsten Schmeichelei erst zu assimilieren, um seine herrschsüchtigen Klauen nachher desto sicherer einschlagen zu können. Sagen Sie mir doch etwas von der Geschichte der kleinen Schönheit. Ein Heft Cellini, ungefähr 12 Bogen, Manuskript, kommt bald. Alsdann gibt es noch 2 Abteilungen, die ich gleich hintereinander vornehmen will, da ich mich völlig unfähig fühle, etwas anders zu tun. Die 2 armen letzten Gesänge werden noch eine Zeit im Limbo verweilen müssen. Es ist wirklich eine Art der fürchterlichsten Prosa hier in Weimar, wovon man außerdem nicht wohl einen Begriff hätte. Ich lege auch das letzte Buch meines Romans bei, da mir die letzten Bogen des 7. Buchs fehlen. Wahrscheinlich hat Unger sie nach seiner löblichen Gewohnheit durch Einschlag geschickt und sie liegen, ich weiß nicht wo. Sobald die guten Exemplare kommen, erhalten Sie eins davon. Gestern ist meine Freitagsgesellschaft wieder angegangen. Ich werde sie aber wohl nur alle 14 Tage halten und dazu einladen lassen. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie alles, Weimar, den 15. Oktober 1796. Geh! Noch etwas. Können Sie mir nicht über einen gewissen Hauptmann Rösch aus Stuttgart einige Nachricht geben? Vielleicht haben Sie ihn persönlich gekannt. Von seinen guten Kenntnissen sind wir informiert. Es wäre jetzt hauptsächlich von seiner Person, seinem Charakter und übrigem Wesen die Rede.